Linksradikale gehen bei Berufsbildern noch einen Schritt weiter und sind oft ausdrücklich antiautoritär. Sie zeigen also besonders deutlich, dass sie Soldaten und Polizisten stellvertretend für die Staatsmacht verachten. Etwa mit Sprüchen wie ACAB, All Cops are Bastards, also frei übersetzt, Bullen sind Schweine, oder mit Bannern wie Soldaten sind Mörder. Umgekehrt zeigt sich der Stellenwert von Autorität im bürgerlich-konservativen Lager beim Urteil über Kriegseinsätze. Als sich die Hinweise häuften, dass der syrische Diktator Bashar al-Assad Giftgas gegen seine eigene Bevölkerung einsetzt, sprachen sich vor allem Unionswähler für einen Militärschlag der USA aus. Je konservativer jemand ist, desto eher will er mit Entschlossenheit und Härte gegen Diktatoren, Terroristen und andere Verbrecher vorgehen oder es zumindest androhen. Typisch für Liberale ist, dass sie die Freiheit verteidigen wollen, was ebenfalls einen Kriegseinsatz rechtfertigen kann. Bei den eher pflichtethisch und fürsorglich denkenden Linken sind Krieg und Gewalt hingegen so verpönt, dass sie sich mit Militäreinsätzen schwer tun, selbst wenn durch diese auf lange Sicht mehr Menschen gerettet werden. Der Sinn für Autorität spiegelt sich sogar im Habitus wider. In einem Experiment zur nichtverbalen Kommunikation zeigte sich, dass Konservative im Durchschnitt in ihrer Körpersprache eher verschlossen sind, selten lächeln und schon gar nicht herzlich lachen. Wer Putin bei einem Staatsempfang oder Thilo Sarrazin und den AfD-Politiker Björn Höcke in einer Talkshow gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Progressive hingegen lächeln häufiger, zeigen einen lebhafteren Gesichtsausdruck, sitzen ihrem Gesprächspartner entspannter gegenüber und sind im Umgang freundlicher.